Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Cafamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Niemandsland. Mauern. Eine Radiosendung über das Eingrenzen und Ausgrenzen von Niemandsland. Auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Eine Niemandsland-Radioart-Produktion 2021. Idee, Regie und Gestaltung Detlef Jeskerts. Erstes Kapitel. Berlin. Willkommen in der Welt der Mauer. Die Mauer in Zahlen. Gesamtlänge Ost-Berlin 43,1 Kilometer. DDR 111,9. Zusammen 155 Kilometer. Betonplattenwand, ca. 4 Meter hoch. 106 Kilometer lang. Metallgitterzaun, 3 bis 4 Meter hoch. 67 Kilometer lang. Beobachtungstürme. 302 Stück. Bunker. 20 Stück. Panzersperren, bis zu 5 Meter tief. 0,9 Kilometer. Kfz-Graben. 105 Kilometer. Kontakt, Signalzaun. 127 Kilometer. Kolonnenweg, 6 bis 7 Meter breit. 124 Kilometer Länge. Achtung, Achtung, Achtung. Sie übertreten eine Grenze. Eine Mauer, von Althochdeutsch Mura, entlehnt von gleichbedeutend lateinisch Murus, ist eine massive Wand aus Mauerwerk. Traditionell werden Mauern von Maurern erstellt. Die untere Begrenzung einer Mauer wird Sohle, die obere Krone genannt, oft bedeckt mit einer Mauerabdeckung. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Auf Schildern forderten die Demonstranten, baut Brücken, keine Mauern. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. We're going to make them pay for that wall. Now, the wall is $10 billion to $12 billion if I do it. If these guys do it, it'll end up costing $200 billion. Mauern. Zweites Kapitel. China. Achtung, Achtung. Mauern. Mauern. Hier beginnt die Welt der Mauern. Attention. Aquí comienza el mundo de los muros. Welcome to the world of walls. Der lange Weg zum Reich der Mitte. Der Blutzoll der kämpfenden Staaten, der in den Eroberungskriegen der Qin kulminierte, übertraf alles, was China bis dahin erlebt hatte. In der Schlacht zwischen Qin und Chu, 312 vor Christus, fielen rund 80.000 Köpfe. Als Qin 293 vor Christus Han und Wei angriff, fielen 240.000 Köpfe. Im Krieg mit Zhao 260 vor Christus ließ der Kommandeur der Qin angeblich 20.000 Soldaten im Gelben Fluss ertränken und 400.000 Kriegsgefangene massakrieren. Viertes bis drittes Jahrhundert vor Christus. Zum Schutz vor Angreifern errichten verschiedene Herrscher mehrere lange Mauern, die im Lauf der Zeit zur heutigen chinesischen Mauer ausgebaut wurden. Mauer. Muro. Tiene. Di. Hai. Don. 墙。所以我敲了敲墙。Abe. Mio. Parete. Vede. Ściana. Kapitel 3. Typologie 1. Wir müssen die Mauer des Rassismus einreißen. Wir müssen die Mauer des Schweigens einreißen. Wir müssen die Mauer der Ignoranz einreißen. Wir müssen die Mauer der Ungleichheit einreißen. Wir müssen die Mauer der Diskriminierung einreißen. Wir müssen die Mauer in den Köpfen einreißen. Wir müssen eine Mauer gegen die Überfälle errichten. Wir müssen eine Mauer gegen die Barbaren errichten. Wir müssen eine Mauer gegen die Invasoren errichten. Wir müssen eine Mauer gegen die Muslime errichten. Wir müssen eine Mauer gegen den Faschismus errichten. Eine Mauer gegen die Drogen. Wir müssen einen antifaschistischen Schutzwall errichten. Wir müssen eine Mauer gegen die mexikanischen Vergewaltiger und Drogenkartelle errichten. Eine Mauer gegen die Seuchen. Wir müssen eine Firewall installieren. Eine Mauer gegen die Kriminalität. Sie kommen über die Grenze und stehlen unser Vieh, vergewaltigen unsere Frauen. Eine Mauer gegen die eingeschleusten Terroristen. Are you ready? Are you ready? We will build a great wall along the southern border. Kapitel 4. Mexiko. 3.145 Kilometer lang ist die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko. Jährlich kommen an dieser Grenze zwischen 250 und 5.000 Menschen zu Tode. Durch Ertrinken, Verdursten, Schussverletzungen. Viehdiebe, Vergewaltiger, Kriminelle, Illegale, Drogenhändler. And Mexico will pay for the wall. Viehdiebe, Vergewaltiger, Kriminelle, Illegale, Drogenhändler. We're going to have strong, incredible borders. And people are going to come into our country, but they're going to come into our country legally. They're going to come in legally. We're going to build a wall. It's going to be built. Die Botschaft ist einfach. Hier beginnt das mächtige Rom mit all seinen Errungenschaften. Das illegale Übertreten des sichtbar geschlossenen Raums war allen Kulturen bekannt, wurde als schwerer Frevel angesehen und sanktioniert. Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Die Sicherung der Grenze ist das souveräne Recht eines jeden Staates und so auch unserer Deutschen Demokratischen Republik. Ein Regime des Unrechts hat ein neues Unrecht begangen, das größer ist als alles zuvor. Therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Violiner. Kapitel 5. Typologie 2. Gefängnismauern. Umwehrung zur Außensicherung von Justizvollzugsanstalten. Grenzmauer, Cordon, Wehrmauer. Vor der Erfindung der Artillerie waren Burgen und viele Städte durch mit Zinnen und Türmen versehene Schutzmauern bewehrt. da diese heute für eine Verteidigung keine Bedeutung mehr haben, sind die Städte über ihre Stadtmauern hinausgewachsen. Viele wurden dabei geschleift. Historische Stadtmauern sind zum Beispiel die Aurelianische Mauer oder Servianische Mauer in Rom. Tragende Mauer in Gebäuden. Staumauer, um Flüsse oder Seen aufzustauen. Stütz- oder Abfangmauern dienen dazu, Gelände abzutreppen oder steile Böschungen abzufangen. Schutzmauern wie Strahlenschutzmauern als industrielle Strahlensterilisatoren oder Splitterschutzmauern, zum Beispiel zwischen Transformatorblöcken. Auswanderung oder Einwanderung von Bevölkerung verhindern. Sichtschutz vor unerwünschten Einblicken. We're going to build a wall. It's going to be built. Sechstes Kapitel. Funktionen. Mauern haben die Funktion, Bereiche räumlich zu trennen bzw. zu begrenzen. Menschen bauen Mauern, um sich zu schützen. Sie sollen das eigene bewahren und die Zugehörigkeit räumlich definieren. Jede Mauer kann damit immer auch als ein Postulat des Wir gegen die anderen verstanden werden. Mauern trennen. Die Schutzfunktion kann sehr vielfältig sein. Windschutz, Sichtschutz, Schutz vor Flucht, Schutz vor dem unerlaubten Eindringen, Schutz vor Gewalt, Schutz vor Tieren, Schutz vor Hochwasser oder anderen Naturgewalten. Als Teil der Gebäudehülle eines Gebäudes bietet sie auch Schutz gegen ungewollte Klimaeinflüsse wie Kälte oder Hitze. Zusätzlich können Mauern, insbesondere in Gebäuden, auch eine tragende Funktion für das Gesamtbauwerk haben, das heißt tragende Bauteile sein und so zur Tragstruktur eines Bauwerks gehören. November war's, die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, knallten statt tödlicher Schüsse euphorisch die Korken, da saffen wir Sekt und taumelten in fremde Küsse. Im ganzen Leben, nie vorher, sah ich so viele Freudentränen. Ein Fest der großen Gefühle, wofür sich doch Deutsche sonst schämen. So traf ich dich und trank mit dir auf künftig bessere Zeiten. Wir weckten die Pferde der Fantasie und trieben sie auf fremde Weiden. Marie, die Mauer fällt, wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen und die mit dem Geld, die finden sich früh oder später. Als der andere Morgen kam, erwachte ich in deinem Bette. Mit Blick auf die Mauer, da stand Ost und West, und nun hämmern sie wild um die Wette. So mancher schöne Künstlertraum zersplitterte unter dem Hammer. Marie, deck mich zu, sonst verliere ich den Mut. Oder ist das nur der Katzenjammer? Marie, die Mauer fällt, wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen und die mit dem Geld, die finden sich früh oder später. Marie, die Mauer fällt, wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen finden sich früh oder später. Marie, diese Nacht kommt nie wieder. So freundlich, so friedlich, so fröhlich dazu. Nun brauchen wir wieder Ermutigungslieder. Von der Mauer kommt beinhart der Groove. Kommen uns näher und näher, die mit den Träumen und die mit dem Geld, die finden sich früh oder später. Egal ob Mauer oder Metallzaun, die Botschaft ist einfach. Hier beginnen die mächtigen Vereinigten Staaten von Amerika mit all ihren Errungenschaften. Kapitel 7: Nostalgie und Wut. Also, ich sage Ihnen mal, was ich denke. Ich hätte gerne die Mauer zurück, aber doppelt so hoch, 9 Meter bitte. Wie an der US-Grenze zu Mexiko oder Israel zu Palästina. Sagen Sie das Ihren Radiohörern. Wir haben die Schnauze voll. Wir wollen die Mauer zurück. Ja, ob Sie es glauben oder nicht, wir wollen die beschissene, verfluchte Mauer wieder haben. Damals hatten wir wenigstens noch ein Land, ein richtiges Land, wo man unsere Sprache sprach, wo man unsere Gesetze und Gebräuche respektierte, wo man nicht an jeder Straßenecke übers Ohr gehauen, überfallen und ausgeraubt wurde. Ein Land, in dem wir selber das Sagen hatten. Deutschlandfahnen haben sie verteilt. Das war das Erste, was sie uns gegeben haben. Parolen in die Hirne gestampft. Deutschland, Deutschland. Haben sie uns rufen lassen. Und wir haben es gebrüllt und geschrien. Und jetzt, wo sie uns in den Dreck getreten haben, da beschimpfen sie uns. Nazis und Hinterwäldler rufen sie. Ja, ob sie es glauben oder nicht, wir wollen die beschissene, verfluchte Mauer wieder haben. Ja, jetzt regiert uns der DAX, Wall Street, Hedgefonds mit Sitz auf den Cayman Islands. Sie haben unser Land privatisiert, unsere Schulen, unsere Krankenhäuser, unsere Betriebe, unsere Wälder und Seen, Straßen und Universitäten. Verkauft haben sie uns, über den Tisch gezogen. Frankfurt regiert, Wall Street, die Mafia, der Mob aller Herren Länder. Sagen Sie das Ihren Radiohörern. Wir haben die Schnauze voll. Wir wollen die Mauer zurück. Ja, bringen Sie das ruhig in Ihrer Sendung. Kapitel 8: Angriff und Verteidigung. Mauern. Sie schließen aus und schließen ein. Sie wehren ab und stoßen aus. Sie schützen. Aber wen vor wem? Es sind unsichere Zeiten. Die Kreuzfahrer stehen vor den Toren Aleppos. Die Verteidiger der Stadt schütten siedendes Pech von den Mauern. Die Angreifer schleudern pestverseuchte Tierkadaver und Leichenteile von massakrierten Sarazenen über die Mauern ins Innere der Stadt. Halleluja, Gott wird uns den Sieg bringen. Allah ist groß. Halleluja. Am 7. Juni 1099, im Jahr des Herrn, erreichten die Streiter Christi das heilige Gelände vor der Stadt. 6 Tage später begann der Angriff auf die Mauern unserer Mutter Jerusalem, welches von blutschänderischen Söhnen ward vergewaltigt und ihren rechtmäßigen Kindern verweigert worden. Albertus Aquensis, Historia Hierosolymitana 1.8, zitiert nach Hans Wollschläger, die bewaffneten Wallfahrten gen Jerusalem, Geschichte der Kreuzzüge. Ja, bringen Sie das ruhig in Ihrer Sendung. Man kann doch kein ganzes Volk einsperren. Nee, wer sagt das denn? Bei uns ist gerade eine Meldung eingetroffen, die sicherlich auch Sie als Sensation empfinden werden. Denn da heißt es, von sofort an können DDR-Bürger direkt über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen. Deutschland einig, Vaterland. Das haben noch viele geglaubt damals. Kapitel 9. Begriff. Mauer. Umgangssprachlich wird durch den Begriff meist ein freistehendes und flächiges Bauwerk beschrieben. In seiner üblichen Bedeutung als eine aus Steinen und Mörtel errichteten Wand wurde das Wort in der Zeit entlehnt, als germanische Stämme die römische Steinbautechnik kennenlernten und ist daher, wie viele andere Begriffe des Bauwesens auch, lateinischen Ursprungs. Ihre Entsprechung bei den Germanen war die geflochtene und lehmverschmierte Wand. Von dem Wort Wand ist dann auch das Genus auf Mauer übertragen worden. Umgangssprachlich werden die Begriffe Mauer und Wand oft synonym verwendet. Fachlich ist das jedoch falsch. Heute werden mit ähnlicher Funktion häufig Wände aus Stahlbeton erstellt, als nicht tragende Innenwände auch in Trockenbauweise. Ihre Fertigung geschieht nicht durch Zusammenfügen von Steinen, sondern durch Gießen von Beton in eine Schalung. Auch Grenzwände bzw. Wände und Befestigungsanlagen zur Stadt- und Landesverteidigung bzw. zur Verhinderung von Flucht werden umgangssprachlich als Mauer bezeichnet, auch wenn sie nicht gemauert sind. Beispiele: Stadtmauern, Berliner Mauer. Ich hatte es auch schon halb vergessen, dass sich unsere kleine Erde dreht. Ich hatte die Lüge schon halb gefressen, dass nie mehr im Osten die Sonne aufgeht. Wir hatten uns halb schon abgefunden und ganz vergessen, was Zukunft war, und haben uns mit unseren Bonzen geschunden. Wie ein altes verbiestertes Ehepaar. Nun atmen wir wieder, wir weinen und lachen, die faule Traurigkeit raus aus der Brust. Mensch, wir sind stärker als Ratten und Drachen und hatten's vergessen und immer gewusst und immer gewusst. Das Schlimmste war nicht an unseren Tyrannen, die rotgetünchte Tyrannei. Das Schlimmste waren dabei wir selber, all unsere Feigheit und Kriecherei. Und dass wir auch selber das Übel waren, gerade das ist die Chance und unser Glück. Ihr seht, es geht, wir holen uns nun auch selber das ewige Menschenrecht zurück. Wenn wir wieder hier weinen und lachen, die faule Traurigkeit raus aus der Brust. Mensch, wir sind stärker als Ratten und Drachen und hatten's vergessen und immer gewusst und immer gewusst. Habt keine Angst, ihr Herren da oben, auch ihr dürft wieder Menschen sein. Wir drehen den Spieß nicht um und schlagen euch nicht die falschen Fressen ein. Lasst uns mal eigene Wege suchen, es geht nur so und anders nicht. Wir wollen Gerechtigkeit, keine Rache, uns Herrn euch froh, kein Weltgerücht. Nun atmen wir wieder, wir weinen und lachen, die faule Traurigkeit raus aus der Brust. Mensch, wir sind stärker als Ratten und Drachen und hatten's vergessen und immer gewusst und immer gewusst. Ihr müsst euch nicht, ihr verdorbenen Greise, nun Asche streuen auf das Haupt. Muss Lärm des Ertragenen ihr noch leise an eurer Wände zweifeln, es glaubt kein Aas, wenn ihr schöne Worte drechselt. Wir geben euch einen alten Rat, der Worte sind nun genug gewechselt. Was zählt, ist nur die gute Tat. Nun atmen wir wieder, wir weinen und lachen, die faule Traurigkeit raus aus der Brust. Mensch, wir sind stärker als Ratten und Drachen und hatten's vergessen. Und immer gewusst, und immer gewusst. Niemandsland, Radio Contrabanda, FM 91.4 de Barcelona. Kapitel 10, Mauertod, Tod an der Mauer. Insgesamt gelang es weit mehr als 5000 Personen, sogenannten Mauerbrechern, die Mauer zu überwinden. Mehr als 3200 wurden bei einem Fluchtversuch festgenommen und in der Regel zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Weit über 100 Menschen wurden bei dem Versuch, die Mauer zu überwinden, getötet, mehr als 200 durch Schusswaffengebrauch verletzt. Wegen der strengen Geheimhaltung, der diese Vorgänge in der DDR unterlagen, sind die Forschungen, die über genaue Zahlen Aufschluss geben könnten, noch nicht abgeschlossen. Entfernen Sie sich von der Mauer. Es gibt 1000 andere Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen. Warum fahren Sie gegen eine Wand? Wer sagt Ihnen, dass Sie mich umbringen wollte? Es gab keine Bremsspuren. Es existierte in Berlin jener Zeit eine Art, sich umzubringen, die darin bestand, mit einem Auto mit Vollgas gegen die Mauer zu fahren. Diese Selbstmordart wurde von den Behörden oft zu vertuschen versucht, weil man Nachahmer fürchtete. Der türkisch-deutsche Filmemacher Fatih Akin hat in seinem Film »Gegen die Wand« diese Art der Selbsttötung in den Anfangsszenen des Films sehr drastisch geschildert. Es gab ein Kinderspiel. Wer es zur Mauer schaffte, schlug mit der Hand gegen die Mauer und war frei. Einmal nach einer Protestdemo, es ging um eine Hausräumung, es war Mitte der 80er Jahre in West-Berlin, da flüchtete sich eine Gruppe von jungen Demonstranten in Richtung Mauer an der Köpenicker Straße hinter Mariannenplatz. Schon waren die knüppelschwingenden Polizisten heran und hatten die Flüchtenden gegen die Mauer gedrängt. Oben auf der Brüstung der Mauer, auf der DDR-Seite, standen Grenzsoldaten der Volksarmee und beobachteten das Treiben der Westler. Nun muss man wissen, dass 2 Meter vor der Mauer auf Westseite offiziell noch oder schon Territorium der Deutschen Demokratischen Republik war. Das bedeutete, dass die Westberliner Polizei einen internationalen Zwischenfall provoziert hätte, im Falle eines Versuchs, die Hausbesetzerbande zu verhaften oder zu verprügeln. Denn dafür hätten sie das Staatsgebiet der DDR betreten müssen. Die Jugendlichen merkten schnell, dass sie zuerst einmal in Sicherheit waren und begannen, ihre politischen Parolen zu rufen. Manche verspotteten sogar die Polizisten in ihren Kampfanzügen. Und dann geschah ein kleines Ost-West-Wunder. Eine dieser kleinen Sternstunden der Menschheit brach aus. Die DDR-Grenzsoldaten ließen eine Leiter herunter und forderten die Hausbesetzer auf, hinaufzuklettern. Man würde sie später am Grenzübergang wieder in den Westen zurücklassen. So geschah es auch. Der antikommunistischen Presse in der Mauerstadt jener Zeit war dieser Vorfall von sozialistischer Freundlichkeit dermaßen peinlich, dass man Berichte über diesen Vorfall die folgenden Tage in den Westmedien mit der Lupe suchen musste. We'll be right back. Bekannte Mauern. Berliner Mauer, als Teil von dem Grenzbefestigungssystem der DDR während der Teilung Deutschlands vom Jahr 1961 bis 1990. Chinesische Mauer, chinesische Grenzbefestigung, seit dem 5. Jahrhundert vor Christus längstes Bauwerk der Welt. Hadrianswall und Rätischer Limes, römischer Grenzwall, Baubeginn 122 nach Christus. Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem, bedeutendstes Heiligtum des Judentums. Limes als Teil von dem Grenzbefestigungssystem der Römer. Mauern von Babylon, eines der sieben Weltwunder, um 600 vor Christus fertiggestellt. Israelische Sperranlagen im Westjordanland. Stadtmauern von Jericho, biblischer Mythos. Theodosianische Landmauer von Konstantinopel, seit dem 5. Jahrhundert. Türkisch-syrische Grenzmauer. US-amerikanisch-mexikanische Grenzmauer. Mauer zwischen Marokko und Mauretanien. Antipolisario-Mauer. Niemands Land. Dem Dorf. Vögel. Und der Himmel färbt sich orange über Berlin. Schlaf ein, kleiner Mensch, schlaf ein. Kleiner Mann, schlaf ein, schlaf ein. Ich träum schön und der Himmel färbt sich orange über Berlin. Schlaf ein und träum schön und der Himmel färbt sich orange. Kapitel 12 Leben mit der Mauer. Niemandsland 91.4 FM. Wir haben hier im Studio eine junge Frau, die heißt Marissa, und die wird uns jetzt etwas über das Mauer-Berlin erzählen. Marissa, du hast zwischen 1978 und 1987 in Berlin gelebt. Ist das richtig? Ja, richtig. Was war das für ein Gefühl, in einer von Mauern umgebenen Stadt, inmitten eines anderen Staates zu leben? Ja, ein Gefühl war es nicht. Es waren viele Gefühle. Nach so viel Zeit da zu leben und die Realität zu leben mit einer Mauer drumherum in einer Stadt, die eine große Stadt eigentlich ist, es war sehr seltsam. Aber man hat gleichzeitig nicht immer mit dem Bewusstsein gelebt, dass die Mauer da ist. Das heißt, du hast sie vergessen? Ja. Man lebt in der Stadt und hat irgendwann gar nicht mehr an die Mauer gedacht. Ja, wenn man in einer Stadt lebt, glaube ich, mit einem riesigen Berg, da wie zum Beispiel Heidelberg, der ist immer da. Du siehst den und beeinflusst irgendwie so der ganze Himmel. Aber jetzt lebe ich in Barcelona, ist eine Stadt mit Meer. Aber die Realität vom Meer ist nicht immer da. Es sei denn, du lebst direkt am Strand oder am Ufer und siehst es jeden Tag aus deinem Fenster. Genau. Das sind die Momente oder das ist die Zeit, wenn man in Berlin vor der Mauer stand. Auch in diesen Teilen von der Mauer, wo die Mauer durch ein Haus ging. Und du hast da gestanden, egal wie lange du es und wie oft du das gesehen hast, du stehst da und kannst es nicht glauben. Du kannst nicht glauben, dass dieses Haus Teil von der Mauer ist, dass dieses Haus ein Teil von der Geschichte von Menschen ist, die da gelebt haben, und dass irgendwann das so geworden ist. Gab es Stellen in Berlin, die in deiner Erinnerung noch besonders präsent sind und wo die Mauer eine Rolle spielt? Ganz präsent ist, wenn man rübergefahren ist, ein Tag für einige Stunden nach Ost-Berlin. Da war die Mauer, da hast du die durchquert. Da hast du die Realität auch mit dem Beamten und mit den Fragen und mit den Wechseln. Du musstest Geld wechseln die letzte Zeit. Der Zwangsumtausch. Zwangsumtausch, genau. Und dann auf einmal bist du auf die andere Seite und dann hast du die Realität von der Mauer mit eine andere Farbe. Du siehst eine andere Art zu leben auf die andere Seite, zu gehen, andere Farben. Andere urbanistischen Teilen von Plätzen oder Wände. Eine andere Architektur natürlich, die sozialistische Architektur. Ja, oder auch dieselbe Architektur, auch diese alten Gründerzeithäuser. Ja. Aber die sind nicht verputzt, nicht neu gestrichen oder die hatten noch Einschusslöcher. Und es gab dann andere Stellen, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, am Ende vom Paul-Linke-Ufer. Da war ein Park, wo wir öfters hingegangen sind zum Spielen, uns mit Freunden treffen, Picknick machen. Da war die Mauer auf die andere Seite des Flusses. Genau, das war am Görlitzer Ufer. Ja. Da war einerseits der Görlitzer Park und wo der endete, stieß die Stadt praktisch an die Mauer an der Spree, beziehungsweise an den Kanal. Ja, das war und ist immer noch eine sehr schöne Stelle für mich, auch wenn es die Mauer da war. Ja, und das Kuriose war, da am Landwehrkanal gab es eine tote Brücke. Die Brücke war nicht gesprengt oder abgebaut worden, aber die Brücke war die Grenze, man konnte nicht drüber. Ja, es gab auch nicht tote Straßen, weil es waren richtige Straßen. Du bist die Straße lang gegangen und am Ende der Straße war nicht eine Kreuzung mit einer anderen Straße, war die Mauer. Das Ende der Welt, beziehungsweise das Ende unserer Welt damals. Ja, so. Eingeschlossen habe ich mich nicht gefühlt. Ich glaube, dass eingeschlossen sich fühlen, ist eine Frage der Möglichkeit zu reisen, zu fahren, zu fliegen. Die wir hatten als West-Berliner. Genau, genau. Oder das Geld zu haben dafür, ob du ein oder zwei oder dreimal im Jahr rausfährst oder fliegst, gibt dir das Gefühl, du bist nicht eingeschlossen. Die auf die andere Seite der Mauer, die eigentlich aus der Mauer draußen waren, das sind die, die sich eingeschlossen gefühlt haben. Und ausgeschlossen. Und ausgeschlossen waren. Unsere Sendung heißt ja auch Niemandsland, die Welt der Mauern. Eine Sendung über das Einschließen und Ausschließen, über das Eingeschlossen und über das Ausgeschlossenwerden. Gleichzeitig in diesen Jahren, ich hatte nie in so einer Stadt gelebt, wo so viele Leute immer sprachen von, am Wochenende fahre ich nach Deutschland, Westdeutschland, genau, Entschuldigung. Nächsten Monat bin ich in Spanien, in 2 Wochen bin ich in die Gomera, in 3 Wochen bin ich in die Toskana. Ich habe nie gehört, dass so viele Leute so viel gefahren, geflogen, gereist sind. War für mich eine neue Erfahrung als Teil des Lebens, das Reisen. Man lebte halt mit der Mauer, richtig? Und auch du hast dich damals irgendwie mit der Realität einfach abgefunden, hat sie akzeptiert und man gehörte ja doch zu den privilegierteren Mauerbürgern, wie du gerade sagtest. Wir konnten raus, wir konnten reisen. Welche Erinnerungen hast du konkret jetzt an einzelne Begegnungen mit der Mauer? Physische Begegnungen, du bist durch die Mauer. Was war da bemerkenswert, wenn du durch die Mauer musstest? Sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß? Ja, es ist sehr überraschend, wenn man eine Grenze durchquert. Es ist immer so ein kleines Prickel, so was passiert. Ne? Bist du durchsucht oder zumindest in dieser Zeit war nicht das Europa der Globalisierung. Und wenn man mit Auto aus Berlin, aus West-Berlin rausfuhr und man fuhr durch die Transitstrecke, musste man halten an die Grenze und dann wurde man an den Kontrollpunkten wurde man ernsthaft gefragt, ob man dabei hätte Kinder. Sprengstoff oder Funkgeräte. Das erste Mal, als ich es gehört habe, ich konnte schon einigermaßen Deutsch, aber ich dachte, ich hätte nicht richtig gehört, dass man das fragt und dass man glaubt, wenn jemand doch Sprengstoff dabei hätte, würde ich sagen, ja, ich habe Sprengstoff dabei. Ja, das wurde gefragt. Kinderfunkgeräte, Sprengstoff dabei. Gut, Maria Luisa, du hast 9 Jahre in Berlin gelebt. Du hast mir vorhin gesagt, von 1978 bis 1987. Was hast du gefühlt, als die Mauer am 9. November 1989 aufging und alle Menschen von einem Teil Berlins in den anderen gehen durften? Ich konnte es nicht glauben. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich ging. Du warst in Spanien schon, hier in Barcelona. Ich war in Spanien schon, bei Barcelona. Und ich hatte die Nachrichten nicht gesehen. Ich ging zu meiner Mutter Abendessen. Ein paar Mal die Woche habe ich mit ihr zu Abend gegessen. Sie hat sich so gefreut, mich zu sehen, dass immer schon oben im 4. Stock gewartet hat, dass ich unten im Erdgeschoss reinkomme, in die Treppe vom Haus, am Haustreppe. Ah, ja. Hat sie oben gewartet und sagte sich schon von ganz oben, Marisa, Marisa. Und die freute sich, mich zu sehen, natürlich. Ich auch. Und an diesem Tag hieß es, Marisa, Marisa, die Mauer ist gefallen. Die Mauer ist gefallen. Und ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, meine Mutter hat irgendwas von den Nachrichten falsch verstanden. Das kann nicht sein. Und dann... Und dein erstes Gefühl? Mein erstes Gefühl war Ja, ich konnte, dadurch, dass ich nicht also, glauben konnte, ja. hatte ich einen Kurzschluss im Kopf fast. Gott, du konntest also. Ich hatte eine Information, die ich nicht wahrnehmen konnte. Du konntest es gar nicht begreifen. Und danach war ein schönes Gefühl. Hm. Ein schönes Gefühl. Aber über die historischen Sachen hast du bestimmt schon erzählt. Ja, die haben wir hier schon abgehandelt in der Sendung, natürlich. Also werde ich nicht sagen, aber diese Menschen, die glücklich waren, von beiden Seiten, die einen gingen rüber, die anderen haben die sie empfangen mit unheimlich viel Freude. Ein Moment von das, was man nennt Brüderschaft, so Fraternidad. Und Freude schöner Götterfunken. Freude schöner Götterfunken und Freude war sehr schön. Stefan Zweig hat einmal von Sternstunden der Menschheit gesprochen. Glaubst du, das war so eine Sternstunde der Menschheit? Sicher. Einige Stunden. Danach, Sterntage. Danach nicht so sehr. Aber. Und andererseits waren auch Leute, die sich sehen wollten, seit langen Zeiten, die sich waren nicht nur Fremde, die Fremde willkommen heißen, sondern waren auch Freunde oder Familienmitglieder dabei. Und war bestimmt ein so schöner Moment, dass ich unheimlich bedauere, nicht alles fallen gelassen zu haben und dahin gefahren zu sein. Du bist aber wenig später hingefahren und hast dann auch die Realität der offenen Stadt kennengelernt. Ja, es war aber nicht mehr dasselbe. Ja. Gut, noch eine letzte Frage. Glaubst du, die Welt ist nach der Maueröffnung eine bessere geworden, sowohl die deutsche Realität als auch die Welt an sich? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, damit die Welt besser wird, gehört, dass man besser verteilt. Und ich glaube, dass wir keinen Schritt weiter sind in die bessere Verteilung von Gütern, von Schönheit, von alles, was dem Mensch das Leben zu leben lebenswert macht. Ich würde sagen, auf Deutsch groß geschrieben, aber auf Deutsch wird sowieso alles groß geschrieben. Die Nomen. Die Nomen. Ich glaube, wir sind weit davon entfernt, weil diese Globalisierung hat nicht dazu gebracht, dass alles globalisiert wird, sondern die Unterschiede sind immer noch sehr groß und die werden vielleicht. Wir sprechen jetzt in einem Moment, wo so eine ganz besondere Realität über die ganze Welt ist, diese Pandemie. Das ist wie eine unsichtbare Mauer auch. Die wird auch schaffen, dass, glaube ich, die Ungleichheit noch größer wird. Danke, Maria Luisa, für diese Schlussworte. Vielen Dank für das Interview und ich bedanke mich auch im Namen von Kontrabanda FM und Niemandsland, dass du heute hier im Studio warst und uns über deine Erfahrungen aus dem Mauer-Berlin berichtet hast. Tschüss, ich habe mich gefreut, in der Sendung gewesen zu sein. Viel Spaß und viel Erfolg. Es ist klasse, dass es Kontrabanda gibt. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto. Acaban de escuchar una producción de Niemandsland 2021. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2021. Nuestro podcast www.contrabanda.org. Podcast de Niemandsland. Niemandsland.contrabanda.org. Eure Botschaft haben wir gehört und wir werden uns beraten. Doch wir fragen uns, warum ihr unser Land zu kaufen wünscht. Denn wir wissen, wenn wir nicht verkaufen, kommt ihr mit Gewehr, tötet unsere jungen Männer, nehmt euch einfach unser Land. Wir wissen, wir sind Wilde, können deshalb nicht verstehen, wie man die Luft, das Wasser und die Erde kaufen kann. Wir sind selbst ein Teil der Erde und sie ist ein Teil von uns.

Contrabanda. ¡91.4! ¡91.4! ¡En Barcelona! ¡En Barcelona! ¡Con Niemandsland, con Niemandsland! ¡Con Niemandsland, con Niemandsland! ¡Eh! Widersprüche, zweierlei Maß, Inkonsequenz, Chaos, das sind ein paar der Stichworte, die immer stärker ins Auge springen, wenn man guckt, was die Politiker so an Anti-Covid-Maßnahmen ergreifen. Ein besonders krasser Fall spielt sich gerade auf der deutschen Urlaubsinsel Mallorca ab. Spanier vom Festland dürfen dort nicht einreisen, aber Urlauber aus Deutschland ja. Wie vereinbart sich so etwas? Hören wir eine kurze Reportage, die habe ich in der FAZ gefunden. Mallorcas Küstenstadt Paguera ist bekannt als Little Germany. Im Vergleich zum Vorjahr sind allerdings nur wenige Deutsche da. Aber immerhin, es kommen wieder Gäste und auch immer mehr. Für Ostern wurden wieder hunderte Flüge von Deutschland in Richtung Mallorca ins Programm genommen. Denn es gab kaum noch Corona-Fälle und Reisebeschränkungen fielen. Jeroen Meyer arbeitet hier und beschreibt die Lage vor Ort. Ich finde es ganz schön, dass die Deutschen natürlich hier hingehen dürfen. Das Einzige, was natürlich frech ist, ist, dass die Spanier aus vom Festland nicht dürfen kommen. Und da die Zahlen jetzt in Deutschland hochgehen, ist es natürlich schwierig für uns, also für die Mallorquiner, um das alles zu akzeptieren. Denn die deutschen Regeln sind einfach anders als die spanischen Anti-Corona-Maßnahmen. Dafür gelten vor Ort strengere Abstands- und Hygieneregeln sowie eingeschränkte Öffnungszeiten. Unter dem Touristenschwund leidet auch Maria, die einen kleinen Supermarkt mit Souvenirs betreibt. Mehr Gäste wären bei ihr gut fürs Geschäft. Es wäre eine Freude, eine Erlösung. Ansonsten droht die zweite schlechte Saison, unter der wir leiden werden. Wir leben von den Touristen, vor allem von den Deutschen. Wenn sie nicht kommen, haben wir keine Einnahmen. Die Einwohner kaufen nichts bei uns. Daher wäre es für uns nur gut und wir alle hoffen, sie begrüßen zu dürfen. Der ausländische Tourismus nach Spanien ist im vergangenen Jahr um rund 80% auf 19 Millionen Besucher eingebrochen. Das ist der niedrigste Stand seit einem halben Jahrhundert. Die Fachleute sind sich einig, wie es mit dem Tourismus auf der beliebten Ferieninsel weitergeht, das hängt ganz maßgeblich von der Schnelligkeit der Corona-Impfkampagnen in den diversen Ländern ab. Super Laune, super Party, super geil, super Urlaub, super Wetter, super Sommer, super geil, super ätzend, super hässlich, super heftig, super geil, super horny, super sporty, super sick, super geil, super Drehbuch, super Story, super Film. Super geil, super Blog, super Content, super wichtig, super geil, super luftig, super fruchtig, super lecker, super geil, super Mario, super Mutti, super Markt, super geil. Es ist super geil, super geil, sie ist super geil, super geil, er ist. Super geil, du bist super geil, super Nachbarn, super locker, super Wohnung, super geil, super Album, super Single, super Show, super geil, super Hose, super Bluse, super Outfit, super geil, super niedlich, super friedlich, super Nanny. Super geil, super Autor, super spannend, super Buch, super geil, super Trooper, super Ranger, super Flanger, super geil, super selten, super teuer, super slick, super guy, superstars, supermodels, superman. Es ist super geil, super geil, sie ist super geil, super geil, er ist super geil, super geil, du bist super geil. Es ist super geil, super geil, sie ist super geil, super geil, er ist super geil, super geil, du bist super geil, geil. Es wurde ich super geil. Super Sachen, ja. Super geil, sehr leer. Es ist super geil, super geil, sie ist super geil, super geil, er ist super geil, super geil, du bist super geil, super geil, super geil, super geil, super geil, super geil, super geil, super geil, geil, Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 200. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Y con ayuda de Dios, la libertad es histórica. Los bravos hombres del pueblo. Antoine Exupéry fährt mit seiner Schilderung seiner Reise an die Nordfront fort. Nun haben wir abermals den äußersten Punkt unseres Vormarsches erreicht. Eine Mauer aus Pflastersteinen versperrt die Straße und 6 Gewehre sind auf uns angelegt. 4 Männer und 2 Frauen liegen hinter dieser Mauer. Mir fällt auf, dass die beiden Frauen nicht wissen, wie man ein Gewehr hält. Hier können Sie nicht weiterfahren. Weshalb? Die Aufständischen. Von diesem Dorf aus zeigt man uns in einem Abstand von 800 Metern ein anderes Dorf, das getreue Abbild des hiesigen. Gewiss gibt es dort eine Barrikade, die genauso aussieht wie unsere, und vielleicht auch eine Dreschmaschine, die für die Aufständischen arbeitet. Wir haben uns neben die Milizsoldaten ins Gras gesetzt. Sie legen ihre Gewehre ab und schneiden Scheiben von einem frischen Brotlaib. Seid ihr von hier? Nein, Katalanen aus Barcelona, kommunistische Partei. Eine der jungen Frauen reckt sich und setzt sich mit flatternden Haaren auf die Barrikade. Sie ist etwas plump, aber frisch und schön. Strahlend lächelt sie uns an. Wenn der Krieg aus ist, werde ich hier im Dorf bleiben. Man hat es viel besser auf dem Land als in der Stadt. Das wusste ich gar nicht. Und liebevoll blickt sie nun um sich, als erlebe sie eine Offenbarung. Bisher kannte sie nur die grauen Vorstädte, die morgendlichen Wege zur Fabrik und die Erholung in trüben Cafés. Alle Bewegungen, die man rings um sie vollführt, kommen ihr vor wie die Gebärden eines Festes. Jetzt springt sie auf und läuft zum Brunnen. Gewiss glaubt sie, sie tränke aus dem Schoß der Erde. Habt ihr hier gekämpft? Nein, manchmal rührt sich was bei den Aufständischen. Man sieht einen Lastwagen oder Soldaten. Aber seit 14 Tagen ist niemals was los. Sie warten auf ihren ersten Feind. Im Dorf gegenüber warten gewiss 6 Milizangehörige, die genauso aussehen, auf den ihren. 12 Krieger sind allein auf der Welt. In den 2 Tagen, die ich an der Front damit verbrachte, mich auf den Wegen vorwärts zu tasten, habe ich nicht einen Schuss gehört. Ich konnte nichts feststellen, außer den gewohnten Straßen, die nirgends hingelangen. Sie schienen freilich weiterzuführen durch neue Ernten und neue Weinlesen, aber es handelte sich da um eine andere Welt. Sie wurden für uns zu verbotenen Wegen, wie jene Straßen in Überschwemmungsgebieten, die langsam im Wasser versinken. Auf den Kilometersteinen las man zwar Zaragoza 15 Kilometer, aber Zaragoza schlief, wie Veneta, unerreichbar unter dem Meer. Gewiss hätten wir mit etwas mehr Glück jene entscheidenden Punkte erreichen können, wo die Artillerie brummt und die großen Generale kommandieren. Aber es gibt so wenig Truppen, so wenig Generale, so wenig Artillerie. Zweifellos hätten wir auf marschierende Massen stoßen können. Es gibt an der Front Knotenpunkte, wo gekämpft und gestorben wird. Aber es bleibt so viel Raum dazwischen. Überall, wo ich meine Beobachtungen anstellte, glich die Front einer großen, offenen Tür. Und obwohl es Strategen und Kanonen und Truppentransporte gibt, scheint es mir, dass sich der Krieg hier nicht mehr abspielt. Ein jeder wartet darauf, dass etwas aus dem Unsichtbaren entspringt. Die Rebellen warten darauf, dass sich Parteilose in Madrid zu ihren Anhängern erklären. Barcelona wartet darauf, dass Zaragoza nach einem inspirierenden Traum sozialistisch aufwacht und fällt. Der Gedanke marschiert, der Gedanke belagert mehr als der Soldat. Er ist die große Hoffnung und der große Feind. Es scheint mir, dass Fliegerbomben, einige Granaten und einige Milizsoldaten für sich alleine nicht die Macht haben, zu siegen. Ein jeder Verteidiger, der sich verschanzt hat, ist stärker als 100 Angreifer. Aber vielleicht ist der Gedanke auf dem Marsche. Von Zeit zu Zeit wird angegriffen. Von Zeit zu Zeit wird der Baum geschüttelt. Aber das geschieht nicht, um ihn zu entwurzeln, sondern um festzustellen, ob die Frucht reif ist. Dann fällt eine Stadt. Inzwischen hat sich Stalin endlich entschlossen, der Spanischen Republik zu helfen. Am 15. Oktober 1936 erscheint das erste russische Schiff mit Waffen in Cartagena. Am 17. Oktober veröffentlicht die kommunistische Zeitung Mundo Obrero einen Brief Stalins an den spanischen Kommunistenführer Diaz, in dem es heißt: Die Befreiung Spaniens vom Joch der faschistischen Reaktionäre geht nicht nur die Spanier an, sondern ist Sache der ganzen fortschrittlichen Menschheit. Zwischen dem 1. und dem 24. Oktober 1936 durchfahren 12 Frachtdampfer mit Waffen und Kriegsgerät für die Spanische Republik den Bosporus. Am 12. Oktober hat der Frachter Neva mit 151 Lastwagen und Lebensmitteln an Bord Odessa verlassen. Über sein Eintreffen in Alicante schreibt Constancia de la Mora, die dort einen Kindergarten leitet: Wir empfingen froh die Neva, die uns Lebensmittel anstelle von Waffen brachte. In derselben Woche tagte in London das Nichteinmischungskomitee und die Diplomaten mit den steifen, runden Hüten und den Regenschirmen lehnten es ab, die Vorwürfe der Sowjetunion gegen Italien und Deutschland zu behandeln. Jedes Kind in Spanien wusste, dass die JU-52 und die Savoyas, die unsere Städte bombardierten, deutsche und italienische Flugzeuge waren. Die Zeitungen Mussolinis fingen sogar schon an, von ihren Freiwilligen auf der Iberischen Halbinsel zu sprechen, aber das Foreign Office, das Auswärtige Amt in London, hat es immer noch nicht erfahren. Und in Paris überließen Männer, die sich Sozialisten nannten, Spanien seinem Schicksal. Und in Washington stimmten die Mitglieder des Kongresses, die so rührende Reden über Demokratie halten konnten, mit Vergnügen dem Embargo auf Waffen zu, die wir in Spanien zur Verteidigung der Demokratie brauchten. Viele Einwohner von Alicante hatten vor der Ankunft der Neva im Hafen noch nie etwas von der Sowjetunion gehört. Es gab verhältnismäßig wenige Kommunisten in der Stadt und trotzdem weinte das Volk vor Freude auf dem Quai. Es klatschte Beifall und schrie, bis es heiser wurde: Es lebe die Sowjetunion! Es lebe Russland! Mit den russischen Waffen, Kriegsgütern und Lebensmitteln kamen aber auch russische Generale ins Land. So der Panzergeneral Pavlov und zeitweise auch die sowjetischen Marschälle Rokossowski, Konjew und Malinowski. Inzwischen sind auch die Rekrutierungsmaßnahmen der Komintern zur Aufstellung der internationalen Brigaden angelaufen. Seit Ende September 1936 leitet Josip Broz, der spätere jugoslawische Staatschef Marschall Tito, in einem kleinen Hotel am linken Seineufer die Rekrutierung. schafft eine geheime Eisenbahn, mit der vor allem Freiwillige aus osteuropäischen Staaten in das republikanische Spanien eingeschleust werden. Über die Motive dieser Männer schreibt Hugh Thomas. Es kamen auch einige Abenteurer, so der Belgier Guillain, der als Grund für den Eintritt in die Brigaden Abenteuerlust, Faulheit und den verregneten Herbst 1936 angab. 60% der Freiwilligen waren schon vorher Kommunisten. Weitere 20% wurden es in Spanien. 80% waren Arbeiter, wie eine Umfrage unter früheren Brigadeangehörigen ergab. Die meisten waren junge Männer. Unter den deutschen und italienischen Emigranten befanden sich jedoch ziemlich viele Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs. Viele der Freiwilligen, namentlich der französischen, waren arbeitslos, etwa in Lyon. Unter den englischen Freiwilligen scheint es viele gegeben zu haben, die einer privaten Enttäuschung oder Verfehlung wegen in die Brigaden gingen. Einer von ihnen erklärte: »Zweifellos sind weitaus die meisten eines Ideals wegen hier, gleichgültig, was für ein Motiv sie veranlasst hat, ein solches zu suchen.« Die Mehrzahl war weder den Abenteurern noch den professionellen Stalinisten zuzurechnen. Etwa ein Drittel fiel in Spanien. Später hatten viele wegen ihres spanischen Unternehmens politisch oder beruflich zu leiden. Bei den Säuberungen in Osteuropa im Jahr 1949 wurden viele der ehemaligen Freiwilligen hingerichtet, nur deshalb, weil sie in Spanien gewesen waren. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 200, eine Niemandsland-Produktion 2021. Literaturhinweis: Antoine de Saint-Exupéry, gesammelte Schriften, dritter Band, Düsseldorf 1959. Und Michael Koltsov, »Die rote Schlacht«, Berlin 1960. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Erst hab ich dich geliebt, dann habe ich dich vermisst, dann habe ich aus Trauer eine andere geküsst, die zu mir meinte, warum küsst du so gut? Bist du irgendwie traurig oder fehlt dir der Mut? Wenn Liebe ein Verbrechen ist, stell mich vor Gericht. Immer wenn ich zum Mond nach oben schaue, seh ich dein Gesicht. Wegen dem Licht lieben wir die Sterne, wegen der Treue lieben wir das Tier. Und immer wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir. Mit deinen Gedanken sei endlich mal spontan. Du bist die langweilige Stille im Inneren des Orkans. Aber weil ich mein Leben liebe, will ich, dass alles gleich bleibt und wird. Möchte ich jeden Tag dasselbe tun, bis der letzte Teil in mir stirbt. Wegen dem Licht lieben wir die Sterne, wegen der Treue lieben wir das Tier. Und immer wenn ich daran denke, stirbt etwas in mir. Ich habe Schuld, es tut mir leid. fällt auf die Seele, von der du sagst, dass es sie nicht gibt. Aber warum sind dann in der letzten Zeit Soulplatten so beliebt? Du sagst, eins und eins wird immer zwei ergeben. Und was ich habe, ist meins. Ich frage dich, warum werden dann zwei Tropfen Wasser auf einem Blatt immer eins? Oh, ich denke noch gern an dich. Ich denke gern an dich, dann und wann, ja. Ich bin der Letzte mit einem Bierglas in einer Welt voller Champagner. Die Welt ist von sich selbst besoffen, aber ich bleib beim Bier. Und immer wenn ich daran denke, immer wenn ich daran denke, immer wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom Montag, dem 22. bis Montag, dem 29. März 2021 im Niemandsland. Thema katalanisches Labyrinth. Die Frist für die Bildung einer autonomen katalanischen Landesregierung läuft am kommenden Freitag ab. Doch scheint hinter den Kulissen bereits alles klar zu sein. Neuer Präsident der Generalitat von Katalonien wird der inoffizielle Vizepräsident Pere Aragonès von der Partei Esquerra Republicana de Catalunya. ERC und KUP haben sich geeinigt und auch die Genehmigung der dritten Separatistenpartei, der konservativen Junts per Cat, ist gesichert. Die Sozialisten Kataloniens, die PSC mit ihrem Kandidaten IA, erinnerten die Parlamentspräsidentin Laura Borràs daran, eine Investiturdebatte ausrufen zu müssen. Salvador Illa beanspruchte am Freitag erneut den Posten des Regierungschefs als Kandidat mit den meisten Stimmen bei der letzten Wahl. Barcelona Fun City. Wie ein ausgedörrter Landstrich den Regen, so sehnt Barcelonas Tourismusindustrie die Touristen herbei. Der Sektor hofft auf eine Art Wiederbelebung in der Osterwoche, die am 29. März beginnt. Trotz neuer, zum Teil steigender Infektionszahlen haben die spanischen Behörden, zum Beispiel die Balearen, mit strengen Hygieneregelungen aber für Touristen aus Deutschland geöffnet. Auch hier in den Straßen der Stadt sieht man die letzten Tage wieder kleine Rudel von Deutschen, Franzosen und Angelsachsen, überwiegend junge Leute, die auf der Suche nach Vergnügungen umherschweifen und am Abend vornehmlich in Strandnähe oder auch an Orten wie dem Borne mit Getränken in der Hand herumsitzen und stehen, bis die Polizei auftaucht. Bleiben wir beim Thema Osterwoche. Mit Besorgnis blicken die Behörden und Gesundheitsämter der Semana Santa entgegen der Osterwoche. Die Öffnung der Gemeindegrenzen hat den Servicio Catalán de Tráfico, den SCT, aufgeschreckt. Ein Sprecher dieses Verkehrsamtes hat schon angekündigt, dass man mit einer Verkehrsdichte auf Kataloniens Straßen und Autobahnen rechnet, die der von vor der Pandemie gleichkommt. Allein am vergangenen Wochenende gab es schon 930.000 Fahrzeuge, die das Barcelona umgebende Straßennetz benutzten. Das war laut SCT nur 5% weniger als zur Zeit vor der Pandemie. Der für Verkehr zuständige Conseiller des Inneren, Miquel Samper, warnte davor, dass es sich bei der gegenwärtigen Öffnung lediglich um eine Probephase handle, die man jederzeit zurückschrauben kann, wenn der Covid-Schutz dies erfordere. 400 Kontrollpunkte der Mossos d'Esquadra wachen über die Einhaltung der Pandemiebeschränkungen. Die Polizeigewerkschaft Sindicato de Mossos d'Esquadra, SME, kritisierte die Generalitat. Es sei unmöglich, an jeder Ecke einen Mosso zu postieren. Die Anzeigen richteten sich nur gegen Personen aus dem Landkreis, wobei sich alle Ausländer ohne Kontrolle frei bewegen könnten, was eine groteske Situation und einen grotesken Widerspruch darstelle. Thema ewige Jagdgründe. Barcelona prüft zurzeit, ob die Stadt einen Friedhof für Haustiere öffnen soll. Die mit der Friedhofsverwaltung betraute Empresa Municipal Cementerios de Barcelona plant, innerhalb des Collserola-Friedhofs ein Areal für Haustierbestattungen und Tiergräber zuzulassen. Dieses Areal soll zwischen dem jüdischen und dem orthodoxen Bereich des Friedhofs angesiedelt werden. Na, ob den Gläubigen das gefallen wird, ist eine andere Sache. Bezahlautobahn, Autopista de Peaje. Das Ende der Bezahlautobahnen, Autopistas de Peaje, ist nahe. Am kommenden 31. August endet die Lizenz für mehrere Abschnitte der Bezahlautobahnen und das Geschäft wird für die Betreiberfirma zu Ende sein. Betroffen sind die AP7, die AP2, die C32 und C33, die ab diesem Tag gratis und öffentlich sein werden. Andererseits kommt ab diesem Moment auch das Problem der Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten und Kosten auf die Gemeinden zu. Auch die Frage, was mit den 400 Angestellten geschehen soll, ist noch offen. Thema Protestkultur in Barcelona. 500 Personen demonstrierten am Samstag in Barcelona gegen die Situation auf dem Wohnungsmarkt und gegen das Reformgesetz zur Wohnungssituation in Katalonien. Laut Veranstalter waren es 1000, laut Polizei 500 Personen, die marschierten durch das Stadtzentrum. Eine Forderung der Demonstranten war die nach einer Mietpreisbremse. Los gingen die Proteste in der Calle Mallorca vor dem Sitz der Delegación del Gobierno und von da ging es nach unten zur Plaza San Jaume. Unter anderem forderten die Protestierenden eine Garantie für effektiven und menschenwürdigen Wohnraum zu den Löhnen entsprechenden Preisen. Unter den Organisatoren der Demo waren die PAH, das ist die Bürgerinitiative für die Hypothekenbetroffenen, das Mietersyndikat, die Gewerkschaften CCO, UGT und CGT und die Nachbarschaftsvereine. Jaime Palomera, der Sprecher des Sindicato de Inquilinos, kritisierte die von den Sozialisten eingebrachte Wohnrechtsreform, von der Podemos sich bereits distanziert hat. Diese sieht vor, den Wohnraumbesitzern über Boni Anreize und Steuervergünstigungen zur Mietpreissenkung zu bieten. Dies sei ein Unding, so Palomera, würde es doch die bisherige katalanische Regelung kippen und außerdem die großen Immobilienfirmen und Fonds anhalten, weniger Steuern zu bezahlen. Auch das Rathaus von Barcelona und Ada Colau setzt hier auf eine Mietpreisbeschränkung bzw. ein Modell zur Mietpreisbindung, wie Colau dies in einem Brief an Spaniens Minister José Luis Ábalos zum Ausdruck brachte. Neben einer Preiskontrolle solle auch der öffentliche Immobilienpark auf 15% des gesamten Wohnraums angehoben werden. In Barcelona existiert bereits die Verpflichtung für alle Baugesellschaften, 30% ihrer Bautätigkeit dem sozialen Wohnungsbau zu widmen. Katalanisches Labyrinth 2. Bei den Koalitions- bzw. Regierungsbildungsverhandlungen zwischen ERC und CUP einigte man sich auf ein gemeinsames Separatismus-orientiertes Vorgehen, obwohl es Differenzen bei der Strategie, Taktik und in verschiedenen Bereichen gibt. Außerdem hatte die CUP erklärt, dass alles, was vorverhandelt wird, auch noch durch die Vollversammlung der Partei müsse, um dort verabschiedet zu werden. Einen wichtigen Punkt stellte die CUP am Sonntag heraus. Die Reform der Polizei und die Abschaffung der Gummigeschosse, der sogenannten Foam-Projektile. Erst bei den jüngsten Rapper-Hasel-Demos hat eine junge Frau durch ein solches Geschoss ein Auge verloren. Bei der CUP ist auch noch längst nicht alles klar. Die antikapitalistische Partei ist sich hinsichtlich einer Unterstützung von Pere Aragonés noch uneins. Endavant, eine der Unterorganisationen, die in der CUP integriert sind, will sich nicht an einer Regierung direkt beteiligen. Ganz im Gegenteil hierzu die Organisation Poble Lliure, also Freies Volk heißt das übersetzt. Eine weitere wichtige Strömung in der CUP. Sie will an der Regierung beteiligt sein. Auch hat man hinter den Kulissen schon die Einwilligung der rechten Junts per Cat-Politikerin und Präsidentin des Parlaments Laura Borràs eingeholt, das Investiturplenum für Freitag, den 26. März einzuberufen. Welttag des Wassers. Der Welttag des Wassers wurde am 22. März begangen, um die Menschen auf diesem Planeten daran zu erinnern, wie wichtig und essentiell dieses Element für das Leben auf diesem Planeten ist. Hierzu gab es auf der Place Saint-Jaume am Montag eine Protestkundgebung aus Solidarität mit dem inhaftierten Wasserkampfaktivisten Bernardo Gaal Scholl aus Guatemala. Viele Organisationen rufen dazu auf, gegen die Inhaftierung dieses Öko-Aktivisten zu protestieren, unter anderem Amnesty International. No son más que migas de un pan cocinado para hoy. Hier am Montag, dem 22. März 2021, am Mittag auf der Plaza San Jaume, direkt vor dem Rathaus. Hier gibt es eine Protestkundgebung einer Organisation, die kümmert sich um die Aktivisten, die für das Wasser und die Menschenrechte in Südamerika zuständig sind. ¿En serio creen que siempre callaremos? Freiheit für Bernardo Gaal Scholl am heutigen Internationalen Tag des Wassers. Es handelt sich hier um einen indigenen Aktivisten, der im Knast sitzt, in einem Land, in dem das Menschenleben nicht viel wert ist. Ahora en la paz hay que callar y tragar. Su paz es que creamos que todo está perdido. Su paz es que nos vendamos, nos dividamos, nos odiemos. Was wir hier erleben, ist eine Veranstaltung von Amnesty International. Und es gibt hier ungefähr 20 Personen, die ein Manifest verlesen, ein Protestmanifest zum Thema Privatisierung des Wassers, Wasserraub und Menschenrechte in Lateinamerika. Quedarán con suerte en el recuerdo las hazañas de los mismos motines que siglo tras siglo se atrincheran en la memoria y que a veces, como ahora, están a punto de silenciarse o hacer que todo arda. Gracias. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda, direkt hier von der Plaza Sant Jaume in Barcelona, unser montäglicher Spaziergang inmitten einer lebendigen und aktiven Protestkultur. Ein Gedicht über das Wasser. Das Wasser weiß nichts von Mord und politischen Gefangenen. Das Wasser weiß nur etwas vom Wasser. Abiertas las compuertas de la presa, el cuerpo tiembla y cruje como tierra. Kinokultur in Barcelona, Kinokultur in Katalonien. Die Preise der katalanischen Filmindustrie sind vergeben. Auf der Galashow der Gaudí-Verleihungen am vergangenen Sonntagnachmittag im Auditorium des Forum führte der Humorist und Talkmaster Andreu Buenafuente durch die Show. Es war das 13. Mal, dass die Gaudis vergeben wurden und die Gewinner sind bester Film La Vampira de Barcelona von Lluís Danés und Las Niñas als bester Film in nicht-katalanischer Sprache. Las Niñas von Pilar Palomero. Amnestie gibt es nie. Das Sachverständigengremium Letrados des Abgeordnetenkongresses des spanischen Parlaments in Madrid hat in einem Bericht die Möglichkeit, ein Amnestiegesetz für die inhaftierten katalanischen Independentismo-Führer ins Parlament zu bringen, abgelehnt. ERC, Junts per Cat und CUP hatten die Initiative eingebracht. Die Separatisten forderten eine Amnestie für alle, die demokratisch für die Selbstbestimmung des katalanischen Volkes gekämpft hätten. Die Ablehnung beruft sich auf den Artikel 62 der Verfassung, der eine summarische Generalamnestie nicht zulässt. Das Gesetz lasse lediglich eine Begnadigung für jeweils einen konkreten individuellen Fall zu. Korruption in Barcelona. Im sattsam bekannten Korruptionsfall Palau de la Música fordert nun die Associació Orfeo Català, das ist die Stiftung, die das Konzerthaus leitet, von den Nachfolgeparteien der ehemaligen CiU, Hauptschuldige an dem Korruptionsskandal, die veruntreuten 6,6 Millionen Euro des Palaus zurückzuzahlen. Die aufgelöste bzw. umbenannte rechtskatalanistische Partei CiU und ihre Nachfolgerinnen PDeCAT und Junts per Catalunya werden in einem Gerichtsurteil zu dem Fall als Verantwortliche für die illegale Parteienfinanzierung unter anderem verantwortlich gemacht. Der berechtigten, legitimen Forderung der Associació Orfeo Catalán steht nun aber eine komplizierte Rechtsstreitigkeit der früheren CDC-Partei im Wege, die sich immer weiter verschleppt und in der die Eigentumsrechte von 22 beschlagnahmten Parteizentralen bzw. deren Immobilien geklärt werden sollen. Die Ex-CiU und heute Junts per Catalunya-Politiker versuchen sich aus der Verantwortung für diesen Korruptionsskandal mit Schwärmen von Anwälten herauszustehlen. Die Sprecherin von Junts per Catalunya, Elsa Artadi, erklärte, dass ihre Partei nichts mehr mit der Sache zu tun habe. Thema Katalonien ins Weltall. Enxaneta, der katalanische Nanosatellit, ist im Orbit. Endlich. Vom russischen Kosmodrom in Baikonur in Kasachstan wurden am Montag, 7.07 Uhr Ortszeit, mit einer Sojus-Rakete 37 Objekte, die meisten Wissenschaftssatelliten, in eine Umlaufbahn geschossen, unter ihnen natürlich auch der katalanische Nanosatellit. Zwei Fehlversuche, den Katalanensatellit hochzuschießen, hat es bisher gegeben. Dann erst knallten im Einsatzzentrum bei der Generalitat die Sektkorken. Der Name Enxaneta stammt aus der Sprache der Castillers, der Menschentürme, und benennt den Knirps oder die Knirpsin, diese kleinen Kinder, die als letzte den Turm hochklettern und ganz oben die Hand heben zum Zeichen, dass der Turm gut steht. Es handelt sich bei dem Nanosatelliten um das erste Weltraumprojekt der katalanischen autonomen Regierung in Zusammenarbeit mit den Firmen Open Cosmos und Satelliot. Ziel ist es, das Internetverbreitungsnetz auf dem gesamten katalanischen Territorium zu verdichten bzw. dessen Verbreitung zu garantieren. Das Internet de las Cosas, das heißt die Internetverbindung für Objekte und Maschinen, soll verbessert werden. Hinter diesem Projekt Enxaneta verbirgt sich ein ehrgeiziger Plan, nämlich die Catalan New Space Strategy als katalanische Weltraumbehörde zu etablieren und im Konzert der Staaten mitzumischen. Eine Art NASA Catalana. 1200 Arbeitsplätze will man auf lange Sicht in der katalanischen Weltraumbehörde schaffen, so heißt es sehr optimistisch. Der Conseiller de Politiques Digitales der Generalitat verfolgte die Operation aus dem Museum Cosmo Caixa de Barcelona. Heute ist ein großer Tag für Katalonien, so der Conseiller. Wir haben auch gleich eine Umfrage zu dem Thema. Die Cadena Ser und El Periódico de Catalunya haben eine ausgewählte Anzahl von Zeitungsleserinnen und Bürgerinnen befragt. Befürworten Sie, dass die Generalitat von Katalonien ein Weltraumprogramm unterhält? Nein, no, 75%. Sie, ja, nur 25%. Barcelona, die Stadt und der Müll. Weil die Europäische Union und der Planet es fordern, wird in nächster Zukunft Folgendes geschehen müssen. Die Müllabfuhr wird das Haustürsystem haben und es wird intelligente Müllcontainer geben. Der Müll wird nun nur als Teil einer komplexen Müllentstehungskette gesehen, die vor allem die Verpackungsindustrie, die Verpackungen der Produkte und Lebensmittel betrifft. Die Stadt Barcelona präsentierte am Montag ihre neuen Müllentsorgungsverträge. Dabei fällt auf, dass die Kosten zur Müllbeseitigung den größten Haushaltsposten mit 300 Millionen Euro betragen, was ca. 10% des Gesamthaushaltes der Stadt Barcelona ausmacht. Das Problem der Container soll ebenfalls neu angegangen werden. Wir wissen ja, in letzter Zeit sind Hunderte davon verbrannt worden. Früher waren die Container aus Eisen, wie gesagt, und brannten nicht. Heute kann jedes bösartige Kind sie in Flammen aufgehen lassen. Doch vor allem bedeuten sie eine Art offene Müllhaldenlandschaft, die 365 Tage im Jahr unter freiem Himmel 24 Stunden vor sich hin fault. Und eine Art Freibrief auch für unzivilisierte Zeitgenossen darstellt, dort abzuladen, zu entsorgen, was ihnen beliebt. Zwei Optionen gibt es, intelligente Container oder gar keine und das Haustürabholsystem. Doch wird es wohl vorerst eine Mischung aus beiden geben. 26.192 Container existieren zurzeit in der Stadt Barcelona. Wobei die größte Zahl, 11.422, den Restmüll aufsammelt. Papier, Verpackung und Glas haben jeweils ca. 3.100 Container und organischer Müll kann in 5.286 Containern in der gesamten Stadt entsorgt werden. 400 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, das heißt 400 neue Arbeitskräfte sollen eingestellt werden, viele davon sogenannte Personen aus Kollektiven mit Eingliederungsproblemen. Also Behinderte und Leute, die eben sonst keine Jobs kriegen würden. Und hier enden die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Es ist ein herrlicher Tag, ein schöner Frühlingstag hier im Zentrum von Barcelona. Gefühlte Temperaturen 18 bis 19 Grad, herrlicher Sonnenschein über der Plaza Real. Escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Impf mich gegen Zwänge, impf mich gegen Hass, impf mich gegen Reue, impf mich nur zum Spaß. Impf mich gegen Zweifel, impf mich gegen Spott, impf mich gegen Torheit und den nächsten Flop. Impf mich gegen Hip-Hop, impf mich gegen Schrott, impf mich gegen Blindheit, impf mich gegen Gott. Impf mich gegen den Enkeltrick, impf mich gegen dich. Impf mich gegen Trägheit und die Arbeit an sich. Ich gebe keine Ruhe, denn es geht dem Ende zu. Ich will das super gehen, damit wird's wunderschön. Auf der Straße, impf mich in der Bahn, impf mich vor der Kamera, jeder soll's erfahren. Impf mich gegen Studenten und Friseure aus Berlin, gegen Eigenleistung und gegen Ski-Alpin. Denn es geht dem Ende zu. Ja, das waren Fehlfarben. Auf die kann man sich musikalisch zumindest immer verlassen. Immer auf der Höhe. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Herr des Schwarzgeldes, das ist Luis Bárcenas. Der ist der Hauptangeklagte in der Schmiergeldaffäre der konservativen Partido Popular, PP. Zeugen wissen angeblich von nichts. Der Geschäftsführer und spätere Kassenwart einer großen Partei streicht über 850 Millionen Schmiergeld ein, finanziert damit Wahlkämpfe, den Umbau der Parteizentrale und verteilt Monat für Monat an hochrangige Mitglieder Umschläge mit bis zu 15.000 Euro. Und keiner hat etwas davon gewusst? Ja, das will man uns im Moment glauben machen. Genau dies versuchen dieser Tage eine ganze Reihe namhafter Zeugen aus den Reihen der konservativen Volkspartei Partido Popular PP glauben zu machen. Unter ihnen die beiden ehemaligen Ex-Regierungschefs Mariano Rajoy und José María Aznar, die am Mittwoch vom obersten Strafgericht in Madrid, der Audiencia Nacional, verhört wurden. Der Hauptangeklagte heißt Luis Bárcenas. Der heute 64-Jährige war bis 2013 Herr über die PP-Buchführung und damit auch über das Schwarzgeld. Seine erste Anstellung in der Alianza Popular, Vorgängerpartei der PP, bekam Bárcenas 1982, kurz nach dem Abschluss eines Wirtschaftsstudiums, nachdem sein Vater günstige Kredite an einen Parteiführer vergeben hatte. Bárcenas stieg bald darauf in die Geschäftsführung auf und lernte, auf was es ankam. Unternehmer leisteten unter der Hand Spenden und wurden dafür in Regionen und Gemeinden, wo die Partei regierte, mit großzügigen Aufträgen bedacht. Es ging um Großaufträge wie die Organisierung des Papstbesuches, der Formel 1 in Valencia und um die Vergabe von Bauland. Alle an der Parteispitze hätten davon gewusst und von den Umschlägen profitiert, verteidigt sich Bárcenas, Freund von Skiurlauben in der Schweiz, wo er millionenschwere Konten unterhielt. Doch Bárcenas, der für die PP auch im Senat, dem spanischen Oberhaus, saß, hat keine Unterlagen mehr, um dies zu belegen. Nach seiner Entlassung 2013 wurde sein Büro in der Parteizentrale ausgeräumt, die Festplatten seiner Computer wurden angeblich gelöscht und anschließend mechanisch zerstört. Doch damit nicht genug. Beamte aus der Polizeiführung zu Zeiten der Regierung Rajoy von 2011 bis 2018 werden in anderen Ermittlungen und einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss verdächtigt, Bárcenas und dessen Ehefrau nachgestellt und mit Hilfe seines Chauffeurs Dokumente entwendet zu haben. Die Ermittlungen zum Korruptionsgeflecht der PP, in deren Zentrum immer wieder Bárcenas steht, führten zu einer ganzen Reihe von Gerichtsverfahren. 2018 wurde in einem davon die Partei als solche wegen Korruption verurteilt. Kurz darauf wurde die Regierung Rajoy per Misstrauensvotum abgesetzt. Beim jetzigen Fall geht es um 1,5 Millionen Euro Schwarzgeld, die zwischen 2005 und 2010 in den Umbau der Parteizentrale von Madrid flossen. Natürlich gaben sich auch Aznar und Rajoy, der einst nach der ersten Verhaftung die Nachricht »Sei stark, Luis« an Bárcenas schickte, vor Gericht völlig unwissend. Die heutige PP-Spitze, Pablo Casado, versucht sich derweil verzweifelt von der systematischen Korruption seiner Ziehväter zu distanzieren, indem er die Parteizentrale noch vor dem Urteil verkaufen und in ein anderes Gebäude umziehen will. Kinokultur im Niemandsland. Bammel wird uns jetzt ein paar Tipps geben, wie wir die Ostertage mit Filmen und Kinokultur verschönern können. Hallo Bammel, alles okay? Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Niemandsland. Eine weitere Ausgabe von Bambula auf der Leinwand, unserem wöchentlichen Kinomagazin hier im Radio Niemandsland. Hallo Didi. Ja, ich lege direkt mal los. Diese Woche steht vor der Tür die Semana Santa, die Osterwoche oder die Heilige Woche, wie man hier in Spanien sagt. Das ist normalerweise etwas, was ich immer in Spanien völlig faszinierend fand. Spanien und in Katalonien faszinierend fand. Nämlich, da setzt so die erste große, richtige Reisewelle ein. Alle setzen sich in Züge, Autos, Flugzeuge, keine Ahnung. Das ganze Spanien ist in Bewegung auf den Beinen und reist wie verrückt durch die Weltgeschichte. Das wird dieses Jahr ja wohl nicht so stattfinden. Man darf zwar kleine Familienbesuche unternehmen, aber so richtig der große Reisetrubel wie in den vergangenen Jahren, ausgenommen 2020, wird es wohl nicht geben. Es wird auch keine großen Gottesdienstfeiern und Prozessionen mit Kapuzenmännern geben und dieser ganze religiöse Wahnsinn, das findet so in dieser Form nicht statt, glaube ich, aber für uns schon, weil wir ja ohnehin unseren eigenen Götzenbildern huldigen und unsere Kathedrale ist das Kino, unser Altar ist die große Leinwand und die Osterwoche ist gleichzeitig die Zeit der großen Bibelfilme und Sandalenfilme. Und jetzt komme ich schon zu meinem ersten Filmtipp, nach immerhin anderthalb Minuten. Ein Sandalenfilm-Klassiker von einem Großmeister, den man nicht genug anbeten kann, Stanley Kubrick. Es gibt zu sehen am Ostermontag, den 5. April, auf der großen Leinwand im Phänomena-Kino die restaurierte 4K-Fassung von Spartacus. Kirk Douglas als Anführer des Sklavenheeres, das gegen Rom zieht. Ein toller Filmklassiker, finde ich. Und in dieser Version unbedingt sehenswert. Didi, was hast du auf dem Schirm für das Osterwochenende oder für die Osterwoche? Ja, doch einiges. Also Bibelfilme gehen ja immer über die Osterwoche. Ben-Hur, Quo Vadis und natürlich auch Spartacus. Das sind Klassiker. Die sollte man sich ab und zu immer mal wieder ansehen. Die Qualität ist da natürlich sehr unterschiedlich. Stanley Kubrick, der Großmeister auch des Muskel- und Sandalenfilms, hat hier natürlich Marksteine gesetzt. Ich möchte einen anderen Film ins Spiel bringen, der vielleicht genauso unbeliebt ist wie die Bibelfilme, einen Western. Der hat genau am Freitag, dem 26. März, sein 30-jähriges Jubiläum. Der mit dem Wolf tanzt. Dancing with the Wolves. Bei Lando con Lobos. Kevin Costner hat einmal gesagt, für mich muss ein Film nicht unbedingt ein Happy End haben. Er muss nur ein Ende haben, das man versteht. Also, 1991 kam der große Erfolg des Indianerfilms mit Der mit dem Wolf tanzt in die Kinos zurück. Der Spätwestern Der mit dem Wolf tanzt von und mit Kevin Costner, der ist 1955 geboren, lief im Frühjahr 1991 in den deutschsprachigen Ländern an. Mit 7 Millionen Zuschauern war er in Deutschland der meistgesehene Kinofilm des Jahres. Hier steht, Sie haben einen Orden erhalten. Unterlassen Sie sich auf einen Außenposten schicken? Ich wurde auf meinen eigenen Wunsch hin versetzt, Sir. Wieso? Ich wollte schon immer den Westen kennenlernen. Sie wollen den Westen kennenlernen? Ja, Sir. Bevor es ihn nicht mehr gibt. Hier ist überhaupt nichts, Lieutenant. Alle sind abgehauen oder verreckt. Was ist mit den Indianern? Ein paar Worte zum Inhalt. Der Film spielt zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Ein verletzter Nordstaatenoffizier, gespielt von Kevin Costner, versucht vergeblich, sich umzubringen, indem er mit offenen Armen dem Kugelhagel des Feindes entgegenreitet, wartet auf seinem Posten im Indianergebiet auf Verstärkung, findet die von Indianern aufgezogene weiße Frau, steht mit der Faust, dargestellt von Mary McDonnell, und baut eine Freundschaft mit dem Sioux-Medizinmann Strampelnder Vogel, gespielt von Graham Greene, auf. Unter dem Namen, der mit dem Wolf tanzt, wird er selbst zum Indianer und stellt sich am Ende gegen seine eigene Truppe, als sie die Sioux vertreiben will. Ein großartiger Film, ein klasse Film, der, je öfter man ihn in unterschiedlichen Zeitabständen sieht, eigentlich nur gewinnt. Hollywood, die amerikanischen Kritiker und das westliche Publikum liebten den Film. Der mit dem Wolf tanzt belebte das uramerikanische Western-Genre neu und wurde vielfach ausgezeichnet. Er erhielt 7 Oscars, darunter in den Kategorien Bester Film und Beste Regie. Und er räumt auch mit einigen Klischees auf über das Leben der Indianer und er schildert sehr drastisch den Genozid an den Indianervölkern Nordamerikas. Okay, Bammel, jetzt bist du wieder dran. Ja, die Kino Semana Santa im Radio Niemandsland. Wie geht's weiter? Ich habe mir einen zweiten Teil überlegt und zwar habe ich einen Künstler für euch als Empfehlung, der wahrscheinlich Film und Kino wirklich als Religion gelebt hat. Ein Kino-Wahnsinniger, ein Kino-Verrückter. Sein Name ist Amos Vogel und die Filmoteca de Catalunya stellt am 1., am 2. und am 3. April ein großes Kreuz bitte in die Agenda machen bei euch die Tage um Karfreitag. Ein kleines Programm mit einer Hommage an die Arbeit von Amos Vogel vor. Jetzt werdet ihr fragen, wer nicht so filmgeschichtlich versiert ist, und das sind ja nun mal längst nicht alle Radiohörer von Radio Niemandsland, was überhaupt kein Problem ist, weil das erkläre ich euch ja jetzt. Wer da nicht so versiert ist, der wird sagen, Amos wer? Vogel? Was für ein Vogel? Ja, genau. Dieser Typ, das ist Gründer einer Filmbewegung in den USA, hat sehr viel für den amerikanischen Underground-Film und für europäisches Kunstkino in den USA getan. Geboren ist er Anfang des Jahrhunderts in Wien als Sohn einer jüdischen Kommunistenfamilie, die dann zeitlich bedingt, logisch, politisch 1938 nach den USA geflohen sind, und er hat dann dort als junger Mann schon früh angefangen, Ende der 40er Jahre einen Filmclub zu gründen, einen legendären Filmclub, muss man dazu sagen, das Cinema 16, das wohl ein Filmclub war, der teilweise mit mehreren tausend Mitgliedern eines der ersten, sage ich mal, Underground-Film-Treffpunkte der Filmgeschichte von Nordamerika war. So würde ich das begreifen. Ich kenne ihn, weil er 1974 ein Buch herausgebracht hat, das ich erst viele Jahre später entdeckt habe, klar, generationenbedingt, nämlich Film als subversive Kunst. Und das war immer für mich so ein totaler Impulsgeber für Kino. Was hat er noch gemacht? Er hat die Filme von Roman Polanski, John Cassavetes, Nagisa Oshima, Jack Rivette und vielen anderen in den USA gefördert. Er hat aber auch gleichzeitig amerikanische Underground-Filmmacher wie Bruce Conner oder Kenneth Anger vorgestellt in seinen Filmclubs. Und er hat eine ganze Reihe toller anderer Sachen gemacht, unter anderem das New York Film Festival auf den Weg gebracht. Und wie soll man das jetzt visualisieren, frage ich mich natürlich eigentlich auch. Und die Filmotheke hat aber ein relativ glückliches Händchen dabei bewiesen, wie so oft. Es geht los am 1. April, da gibt es ein Kurzfilmprogramm über seine frühe Zeit in New York. Da gibt es unter anderem einen Kurzfilm von Stan Brackett aus den 50er Jahren. Wandering heißt der. Und an 3 Abenden werden eben in verschiedenen Filmprogrammen die Arbeiten und die Person Amos Vogel vorgestellt. Ich hatte ja ein bisschen gedacht, vielleicht kriegt man diesen großen alten Mann dort nochmal zu sehen. Aber was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass er gar nicht mehr unter uns weilt. Er ist nämlich am 24. April 2012 in New York leider verstorben. Also, es ist eine schöne Idee, ein Programm ihm zu widmen, einem Menschen, der Kino als Religion gelegt hat. Und da gibt es natürlich dann auch den Zusammenhang zum Osterwochenende. Ja, was gibt's noch an religiösen Dingen auf der großen Leinwand? Eigentlich gibt's kein Osterfest ohne Bibelfilme. Damit habe ich angefangen, aber ich konnte leider das Leben des Brian von den Monty Pythons, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, nicht im Kinokalender für die Semana Santa von Barcelona finden. Aber das ändert sich ja noch. Vielleicht nehmt ihr das als Anregung, einmal selber zu schauen. Ansonsten muss man sich den halt zu Hause auf die Wohnzimmerwand klatschen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und so viel zu meinem Kinotipps für Ostern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ostereiersuchen oder bei allem, was ihr sonst so macht am Osterwochenende. Frohe Ostern aus der Kinoabteilung. Danke gleichfalls auch dir, Bammel, und allen Hörerinnen und Hörern. Das war's für heute. Ich wünsche auch Ihnen allen ein wunderschönes Osterfest, schöne Osterferien, bleiben Sie gesund und hören Sie fleißig Niemandsland oder Kontrabanda FM 91.4 hier in Barcelona und im Internet unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, adeo, agur.